Erst als das ganze Volk den Jordan überquert hatte, sprach Gott zu Josua. Zweiter wählt aus dem Volk 12 Männer aus, einen Mann von jedem Stamm. Dritter und befiehlt ihnen, nehmt 12 Steine aus der Mitte des Jordan, wo die Füße der Priester stillstanden. Bringt sie mit euch und stellt sie dort auf, wo ihr heute Nacht schlaft. Vierter Josua rief dann die 12 Männer, die er aus dem Volk Israel ausgewählt hatte, einen von jedem Stamm. Fünfter Josua befahl ihnen, geht vor der Lade des Herrn, eures Gottes, in die Mitte des Jordan. Jeder soll einen Stein auf seine Schulter nehmen, entsprechend der Anzahl der israelitischen Stämme. Sechster, diese Steine sollen ein Zeichen für euch sein. Wenn eure Kinder euch später fragen, was bedeuten diese Steine für euch? Siebter, dann sollt ihr ihnen antworten, das Wasser des Jordan hörte auf zu fließen, als die Lade des Herrn den Jordan durchquerte. Deshalb sollen diese Steine für die Israeliten für immer eine Erinnerung sein. Achter, die Israeliten taten, was Josua ihnen befohlen hatte, und nahmen 12 Steine aus der Mitte des Jordan, wie Gottes Josua geboten hatte, einen für jeden Stamm Israels. Sie brachten die Steine zu ihrem Lagerplatz und stellten sie dort auf. Neunter, Josua stellte auch 12 Steine in die Mitte des Jordan, genau dort, wo die Priester mit der Lade gestanden hatten. Diese Steine sind bis heute dort geblieben. Zehnter, die Priester, die die Lade trugen, blieben in der Mitte des Jordan stehen, bis alles getan war, was Gott Josua befohlen hatte, damit Josua es dem Volk weitergeben konnte, so wie Mose es Josua befohlen hatte. Das Volk überquerte den Jordan schnell. Elfter, als das ganze Volk den Jordan überquert hatte, gingen auch die Priester mit der Lade des Herrn hinüber und stellten sich an die Spitze des Volkes. Zwölfter, die Rubeniter, die Gadeter und der halbe Stamm Manasse zogen bewaffnet vor den anderen Israeliten herüber, wie Mose es ihnen befohlen hatte. Dreizehnter, ungefähr 40.000 bewaffnete Männer zogen vor Gott in den Krieg, über den Jordan in die Ebene von Jericho. 14. An diesem Tag machte Gott Josua vor den Israeliten wichtig und angesehen, und sie respektierten ihn sein ganzes Leben lang, so wie sie Mose respektiert hatten. 15. Dann sprach Gott zu Josua, 16. befiehl den Priestern, die die Lade tragen, aus dem Jordan zu steigen. 17. Josua befahl den Priestern, steigt aus dem Jordan. 18. Als die Priester, die die Lade des Herrn trugen, aus dem Jordan stiegen und ihre Füße kaum das trockene Land berührten, kehrte das Wasser des Jordan an seinen Platz zurück und floss wieder über seine Ufer, wie es vorher war. 19. Das Volk kam am 10. Tag des ersten Monats aus dem Jordan und lagerte sich in Gilgal, am östlichen Rand des Gebiets von Jericho. 20. Josua stellte die 12 Steine, die sie aus dem Jordan geholt hatten, in Gilgal auf. 21. Und sagte zu den Israeliten, wenn eure Kinder später ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine? 22. Dann sollt ihr euren Kindern erklären, die Israeliten haben den Jordan hier auf trockenem Boden überquert. 23. Denn der Herr, euer Gott, ließ das Wasser des Jordan vor euch austrocknen, bis ihr alle hinübergegangen wart. Genauso wie der Herr, euer Gott, es mit dem Schilfmeer gemacht hat, das er vor uns austrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren. 24. Damit alle Völker der Erde erkennen, dass die Macht des Herrn groß ist, und damit ihr den Herrn, euren Gott, euer ganzes Leben lang fürchtet.